Ja, Leute, es dauert noch ein bisschen, bis die Live-Konzerte hier losgehen. 18:30 geht's los mit Mavi Phoenix, dann Leoniden, Suki Milliarden und Sido, danach auch noch Aftershow-Party, Fritz mit 25 und das werden wir feiern. Aber ich kann euch sagen, Leute, so ein bisschen die Party ist schon hier im Fritz-Studio. Hier sind, ja! So, und deswegen haben wir uns jetzt einen Song für euch ausgesucht. Der lief auf Fritz ganz oft. Ich weiß, dass ganz viele von euch dazu abgegangen sind. Die Rede ist von Bonkers, jetzt auf Fritz. Ja! Yeah!